Hi, Peter. Hallo, Rainer. Wir sind zurück im Studio. Schönes T-Shirt. Living in heaven, walking on earth. Ist das biblisch? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich damit mal aufgewacht bin mit dem Satz. Oh. Und dann war mein Tag gelaufen. Aber ich hoffe, er ist biblisch, weil ich lehre das auf der IPS. Unter anderem. Okay, wir machen etwas weiter hier. Wir werden jetzt reden darüber, über wer bin ich eigentlich? Darüber habe ich einiges zu erzählen. Wer bist du, Peter? Da habe ich auch einiges zu erzählen. Weißt du, dass mir diese Frage Gott im Jahr 2001 gestellt hat? Ja. Du weißt alles, oder? Nee. Auf die Frage habe ich eine Antwort, ja. Du hast das mal erzählt. Wer bin ich eigentlich? Es geht hier darum, dass wir unsere eigene Identität wirklich erkennen. Und zwar, jeder von uns hat ein tiefes Verlangen, eine tiefe Sehnsucht im Herzen nach Identität. Der Mensch wurde hier so geboren. Und wenn man nicht weiß, wer man ist, dann hat man erstens eine Identitätskrise. Aber das Herz will ja unbedingt wissen, wer wir sind. Also wenn wir nicht wissen, wer wir sind, dann wird unser Herz, die Psychologen würden sagen, unser Unterbewusstsein, das geht auf der Suche nach Identität. Und das geht halt nicht gut in der Regel. Kann gut gehen, aber oft geht es nicht sehr gut. Was geht nicht so gut? Dass es das findet? Oder? Genau. Genau. Weil wenn das Herz einfach nach Identität sucht, weil es keine hat, dann läuft es halt sehr oft auch in sehr falsche Richtungen, um Identität zu finden. Zum Beispiel, ich habe einen Freund, der ist ein lieber Kerl, den mag ich so gern, wirklich, wirklich gern. Aber dieser Freund, der ist bald 40, also Mitte 30. Und dieser Freund, der hat keine Identität. Die hat er nicht. Zumindest, er hat sie nicht so, wie er sie haben sollte. Das sage ich ja. Wenn ich sage, keine Identität, wenn ich sage, keine Identität, dann meine ich keine richtige Identität. Und der ist permanent auf der Suche. Ehe kaputt, schon die zweite Beziehung kaputt, Kinder leiden, Familie kaputt, Geschäft kaputt, was alles in seinem Leben schon kaputt gegangen ist, weil er ständig danach sucht, herauszufinden, wer er ist. Und wenn unser Herz nicht die Antwort gefunden hat, gemäß wie Gott sie beantworten will, dann wird unser Herz überall hinlaufen, um diese Identität zu suchen. Und bei ihm ist es halt dann Status und Erfolg und Geld und was weiß ich. Ich glaube, zu einem Augenblick hat er 37 Firmen gehabt. 37 Gleichzeitig, Firmen? Gleichzeitig, ja. 37 Firmen. Und jetzt ist er keine 40. Bankrott. Nein, der ist jünger als unser jüngerer Sohn sogar. Der ist nicht mal Mitte 30. Wow. Ja. Privatjet. Wow. Riesenballast. 37 Firmen. Und jetzt hat er alles weg. Familie weg. Familie kaputt. Alle Firmen kaputt. Schulden bis über das, was weiß ich. Und ich kenne eine ganze Anzahl von Leuten, als ich hier nach Brasilien kam, da hat es Gott irgendwie so geführt, das war nicht etwas, was ich je wollte, dass Gott mich mit einer Anzahl von einflussreichen Menschen zusammengeführt hat. Menschen in Politik, Menschen in Wirtschaft, Menschen in christlichen Bereichen, die, was weiß ich, dann Gemeinden leiten von 23.000, 30.000 Mitgliedern und so weiter. Und ganz bekannte Musiker. Ich war im Haus eines Mannes, der von Privatjacht über Privathubschrauber zu Privatjet, zu Porsche, Häusern hat mit Politikern. Und dann hatte er dort einen Freund und der machte ein bisschen Musik am Abend, war einer der berühmtesten brasilianischen Musiker, nicht Christen. Also der Mann ist nicht Christ. Das sind alles Nicht-Christen. irgendwie hat der Herr ihm das so geebnet. Und weißt du, ich hab so gesehen, wie ein Herz, das nicht weiß, wer es wirklich ist, ist permanent auf der Suche. Was für ein Energieaufwand, hä? Energieaufwand und oft mit sehr vielen Schmerzen dann verbunden, weil die Leute denken, wenn ich das habe, dann weiß ich, wer ich bin. Mhm. Habe ich meine Identität. Und dann merken sie, dass das sie auch im Stich lässt. Und dann halt, okay, das war es nicht, das muss es dieses sein. Weißt du, ich war im Haus dieses reichen Mannes und mit Privatjet und Privatjacht und Privat, was weiß ich, was alles. Ihr seid befreundet, glaube ich, ne? Also mit diesem Mann nicht, mit dem Privatjacht und Privat, also mit dem nicht, aber mit seinem Sohn, mit seinem Sohn. Der Sohn hat mich dorthin gebracht und der Sohn sagte, Papa, das ist ein enger Freund von mir und ich durfte dem Mann auch das Evangelium predigen dort, war sehr dankbar dafür. Und der Mann sagt, mein Sohn hält zu viel von dir, fühl dich hier bei mir zu Hause. Und er sagt, hier ist mein Weinkeller, du kannst jederzeit reingehen und machen, was du willst. Ich mache den Weinkeller auf. Das war ein Raum von vielleicht 10 Quadratmeter oder mehr. Nur, das war der Weinkeller, da war sonst nicht drinnen. Da waren drinnen wahrscheinlich, ich glaube, 200 Flaschen Champagner und teuerste Rotweine, was man sich nur vorstellen kann. Weißt du, und den seine Frau, und ich bin dankbar, dass ich den Evangelium predigen durfte, aber ich dachte, ich habe zu der gesagt, das schmerzt mir auch. Denn seine Frau, wenn ich mich richtig erinnern konnte, hatte sie 17 Schönheitsoperationen bereits hinter sich. Und hat sich immer noch nicht schön empfunden. Da war nichts mehr echt an der. Und immer wieder sehe ich, dass auch Christen gar nicht wissen, wer sie sind. Also Christen, die Menschen, die sind 20 Jahre, 30 Jahre bekehrt, gehen mit Jesus. Ich kenne Pastoren, die haben Dienste aufgebaut, Riesendienste, die wissen aber nicht, wer sie sind. Boah. Wie können wir herausfinden, wer wir sind? Na, lassen wir die Frage mal. Machen wir so. Wie wichtig ist es wirklich zu wissen, wer wir sind? Was denkst du? Wie wichtig, welchen Stellenwert soll das haben in unserem Leben? Ich kann ja nur von mir und meinem Leben sprechen. Ja, ich will ja auch von deinem Leben hören. Es war eines der zentralsten Themen in meinem Leben. Jetzt würde ich sagen, ich bedauere sehr, dass ich es so spät erst rausfinden konnte. Aber ich merke schon, dass viel, viel Energie reingeflossen ist in dieses Leben, wo man nicht genau wusste, wer man wirklich ist. Christlich erzogen worden, sehr, sehr liebevolle Eltern gehabt. Das heißt, als du auf die Welt kamst, waren deine Eltern Christen? Mhm. Genau. Evangelikale Christen? Mhm. Mich einfach nur geliebt. Waren die besten Eltern, die ich haben konnte. Meine Geschwister, zu allen habe ich eine gute Beziehung gehabt, Freunde. Wie viel wart ihr denn? Wir waren zu viert. Wir waren zu viert. Okay. Und sehr früh aktiv auch gewesen. In diversen Vereinen und Kreisen und viele Hobbys gehabt. Und dennoch gab es einen Punkt im Leben, wo nicht mehr viel ging, weil diese Frage offen geblieben war. Wenn du sagst, nicht mehr viel ging, was bedeutet das? Damals habe ich gesagt, meine Seele ist wund gelaufen. Nicht wissend, was die Seele genau ist, mein Inneres. Ja. Inneres ist einfach so wund gelaufen. Und der Antrieb war weg. Da warst du aber schon verheiratet, oder? Ja. Genau. Und wie du die Leute halt jetzt beschrieben hast, so habe ich ebenfalls gesucht. Wow. Ich habe gesucht, ich habe Jobs gewechselt, ich habe Wohnorte gewechselt, Und jetzt im Nachhinein sehe ich, dass das ein Suchen war. Wow, das heißt, du warst Christ. Du warst Christ, du warst christlich erzogen. Du warst verheiratet mit einer christlichen Frau. Und warst doch immer permanent am Suchen. Ja. Man sollte eigentlich denken, ist es nicht so, dass man immer wieder sagt, zumindest ich höre immer wieder den Ausdruck, Peter, wenn du zu Jesus kommst, bist du angekommen. Aber offensichtlich war das nicht so, denn du warst bei Jesus, du warst nicht angekommen. Du hast immer noch gesucht. Ich dachte, ich bin bei Jesus. Und ich dachte, dass das auch alles so richtig und gut ist. Aber scheinbar war es nicht so ausreichend, dass ich diese entscheidende Lebensfrage beantworten konnte. So ganz, ganz tief und ganz ehrlich, das zu wissen, wer ich bin und damit ein Suchen zu beenden. Ja, weil die Christen halt nicht, lass mich mal so sagen, weil viele Christen befassen sich eben nicht mit dem Herzen, weißt du? Und wenn das Herz nicht angekommen ist, das heißt, das Herz nicht weiß, wer ich wirklich bin, dann ist das zu Christus kommen ja nicht angekommen sein. Ich muss sagen, ich persönlich mag eigentlich die Aussage nicht wirklich. Wenn du bei Jesus bist, bist du angekommen, denn Jesus haben wir ja schon darüber gesprochen, er ist der Weg zum Vater. Mhm. Verstehst du? Aber auch die Aussage, wenn du bei Jesus bist, bist du angekommen, das ist irgendwo die Aussage, wie solange ich ein Lebensübergabegebet spreche und wenn ich Jesus anerkenne als den, der mich in den Himmel bringt, dann bin ich angekommen. Aber ich sehe das nicht, bei Jesus bin ich angekommen. Ich sehe, wenn ich zu Jesus gekommen bin, da fängt es an. Mhm. Das beginnt ja erst mit, mein wahres Leben beginnt ja erst mit Jesus. Weißt du, er gibt Leben und in dem Augenblick, ich sehe das Universum, ich möchte das mal so ausdrücken, ich weiß nicht, ob das die Leute verstehen, die uns hier hören, aber ich sehe das Universum als ein offenes Universum. Das heißt, Gott hat nicht alles vorherbestimmt, jeden einzelnen Schritt meines Lebens vorherbestimmt. Er hat ganz genau gesagt, so läuft das, dann geschieht das, dann heirate ich die Person, dann ziehe ich dort um. Er hat alles vorherbestimmt und das ist jetzt mal so, der Leben. Ich sehe das Leben eine offene Einladung. Gott lädt mich ein, mit ihm permanent zusammenzuarbeiten, mit ihm permanent zu wachsen. Und das Wachstum bestimmt nicht er, das bestimme ich. Weil er hat alles für mich getan. Und ich bestimme jetzt, wie weit ich in dem hineinwachse. Und wenn ich die Einstellung habe, bist du mal bei Jesus, bist du angekommen, dann tun wir was. Wir sagen, jetzt bin ich angekommen, es passt alles. Aber das Herz sucht weiter. Das Herz ist permanent weiter auf einer Suche, weil das Herz weiß ja, ich bin zwar bei Jesus, aber da fehlt mir dennoch etwas. Ich bin nicht angekommen. Und sowas bei dir. Erzähl dann weiter, wie geht's? Ich breche einfach immer wieder ein, das macht mir Spaß, darum mache ich das. Ja. Es war eine längere Zeit des Suchens und endete halt in dieser Situation, wo der Knoten halt immer enger wurde. Es war auf jeder Ebene des Lebens nicht mehr, was es mal war. Ich würde mal sagen, das Suchen wurde extremer. Oder es war eher so dieses Verzweifeltsein, dass man irgendwie Christ ist, glaubt, alles hat, was man braucht, aber dennoch ist etwas, was nicht passt. Wow. Und dann die innere Verzweiflung, nicht rausfinden zu können, was es ist. Hast du dich da auch in extreme Sachen hineingegeben? Weil da gibt es ja Leute, die in diese Suche dann in extremen Sachen gehen. Die machen dann Extremsport, so bis zum das Leben riskieren oder oder extreme Workaholics oder weißt du, einfach in Extremitäten hineinzugehen. Nee, die Sachen, die du aufgezählt hast, die habe ich nicht gemacht. Die kamen für mich, die tauchten nicht auf meinem inneren Bildschirm auf. Das Verlangen kam nicht hoch. Aber ich habe gemerkt, etwas wurde extrem, Verzweiflung wurde extremer. Und das fühlte sich so extrem an, dass ich ziemlich schnell anfing, aus der Realität zu fliehen. Das war das Extreme. Wie bist du da geflohen? Aus der Realität? Na, ich bin in eine andere geflohen. Ich habe einfach viele, viele Serien geguckt. Ich hab die Realität des Schlafens, des Träumens, sagen wir mal, oder des Ausruhens auch nicht mehr erleben wollen können. Das heißt, du warst Netflix-Junkie? Netflix gab es dann nicht, aber es gab tausend andere Sachen. Okay. Ja. Aber sowas hat man heute Netflix. Ja, Netflix also. Hatte ich damals nicht, aber es gab ja jede Woche irgendwelche Serien. So Seifenopern? Ja, mir ist das Wort Seifenopern sehr unbekannt. Okay. Du meinst jetzt einfach nur so Abendunterhalt so oder? Ja, einfach zumindest sehr. Alles, was so, es muss halt ein bisschen spannend sein und ja, und dem habe ich mich halt hingegeben. Wie war Lena? Was war man mit Lena? Weil die für sie war das nicht schön. Sie hat gemerkt, dass ihm geht's nicht gut. Er ist nicht da, emotional auch nicht da. Und ich habe das sehr oft kommuniziert, dass es mir nicht gut geht. Wow. Ja, und die andere Welt war für mich einfacher. Danke, dass du so ehrlich bist, übrigens. Gerne. Die andere Realität war für mich einfacher. Warum einfacher? Da musste ich nichts machen. Und da brauchst du dein Herz nicht anschauen. Eben, auch das nicht. Es war halt dieses, ich muss noch das Knöpfchen drücken und die andere Realität läuft. Aber sobald eine Serie oder eine Episode beendet war, kam das, was sehr unerträglich war. Die Leere war wieder da. Die völlige Leere. Allein der Ansatz, ich müsste jetzt wieder selbst aktiv werden, war schlimm. Ich bin jetzt dran. Wow. Würdest du sagen, du warst depressiv? Ja. Ich habe das lange nicht erkannt, aber habe gemerkt, irgendwas passt wirklich nicht. Und dann habe ich mir aber auch Hilfe geholt. Wow. Wow, Peter, du erzählst mir Sachen, die ich von dir nicht wusste. Eine Seite, die ich nicht gekannt habe bis jetzt. Ich danke dir erstens für deine Ehrlichkeit, für die Aufrichtigkeit. Ich finde das total begeisternd. Wir plaudern jetzt mal in dieser Serie über Dinge vom Herzen, ehrlich, offen. Wir machen uns auch hier verletzbar. Das schätze ich sehr. Einfach, gerne. Um so vielen Menschen, wie es nur geht, zu helfen, herauszufinden, wer du wirklich bist. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Genau.